ausgeben. Morgen kommt der Wirtschaftsboom. Ihr bekommt die Chance eures Lebens. Für jeden gibt's dann was zu tun. Und ganz Deutschland, ihr werdet sehen, wird ab morgen wieder wunderschön. Morgen, Kinder, wird's was geben, wird's was geben. Morgen werdet ihr euch freuen und nichts bereuen. Welch ein Jubel, yeah! Oft hält man gern fest an alten Normen, so landeten wir dort, wo wir heute stehen. Doch schon laufen alle Reformen, bald wird es allen besser gehen. Und ganz Europa, ihr werdet sehen, wird ab morgen wieder wunderschön. Morgen, Kinder, wird es besser, wird alles besser. Morgen werdet ihr euch freuen und nichts bereuen. Welch ein Jubel, yeah, yeah. Was ich besser gleich erwähne, es geht natürlich nicht so schnell. Noch ein paar Probleme und die sind finanziell. Wenn nicht morgen, ihr werdet sehen, wird übermorgen alles wieder schön. Mancher ist nicht froh gemut, manche Armut ist akut. Manchem sind zu groß die Sorgen, was wird aus uns morgen? Manche Schulden sind zu groß, viele bleiben arbeitslos. Und zur Weihnachtszeit im Abseits Vergeblichkeit. Morgen, Kinder, wird's was geben. Und nur zusammen sind wir stark. Ihr bekommt die Chance eures Lebens. Drum freut euch alle auf den Tag. Es wird besser, ihr werdet sehen. Und die Welt wird wieder wunderschön. Und die Welt wird wieder wunderschön.